Gabelbissen, der Podcast von Twiesers Kulinarium. Servus und herzlich willkommen zur Folge 17 von Gabelbissen. Wie ihr sicherlich gleich hören könnt, habe ich wieder mein normales Mikrofon und die Audioqualität ist dadurch um einiges besser geworden. Tja, und zur Feier des heutigen Tages, wenn mein Mikrofon wieder da ist, habe ich mir gedacht, gibt's wieder mal eine kleine Kräuterkunde. Und wie ihr ja wisst, ich kenne mich durchaus ein bisschen mit Kräutern aus, aber der wirkliche Experte bin ich nicht gerade in dem Gebiet. Aus dem Grund habe ich mir wieder mal die Zwerge zu mir eingeladen und gemeinsam werden wir heute eine Folge aufnehmen. Hallo Zwerge, freut mich, dass du wieder da bist. Hallo Twiesa, danke für die Einladung, komme immer wieder gerne. Das hört man gern. Ja, und um was geht's denn heute? Ich habe mir gedacht, ich werde das Ganze mal einem Kraut widmen, das, wie soll man sagen, teilweise bei manchen ein gewisses Schattendasein genießt, leider. Schattendasein, wieso, von welchem Kraut geht's jetzt eigentlich? Und zwar wird die Sendung dem Liebstöckel gewidmet oder, wie auch gerne genannt wird, das Magikraut. Und gleich mal vorweg, hat Liebstöckel irgendwas mit Magik zu tun, also der Suppenwürze? Eigentlich nein, oder? Was würdest du sagen, Zwerge? Nein, der Geruch erinnert an das Magi-Gewürz, aber er hat absolut nichts damit zu tun. Ja, weil ich habe mal nachgelesen, weil es mich selbst interessiert hat, was eigentlich Magi-Suppenwürze gemacht wird. Und das wird nämlich aus Weizen gemacht. Früher hat man das irgendwie aufwendig mit Sojabohnen, Weizen, Salzsäure und einer Natronlauge gemacht. Also es ging ganz schön wild. Heutzutage wird das natürlich komplett anders gemacht. Ja, und außer dem Weizenextrakt ist dann noch Geschmacksverstärker drinnen und Salz. Und das ist dann die Magi-Suppenwürze. Also wie ihr seht, vom Magikraut finden wir da weit und breit nichts drinnen. So, ich würde sagen, das haben wir mal geklärt. Kommen wir mal zum eigentlichen, dem Liebstöckel, was ja ehrlich gesagt eins meiner Lieblingskräuter überhaupt ist. Also ich verwende das sehr, sehr gern. Wie stehst du eigentlich zum Liebstöckel? Magst du den? Liebstöckel ist eine wunderbare Pflanze, vor allem zum Würzen diversester Speisen, sparsam in Suppen. Man kann auch damit kochen, gleich direkt in die Suppe hinein, dann bekommt es auch einen markanten Geschmack. Weil wir gerade beim Geschmack sind, Magikraut oder das Liebstöckel erinnert vor allem an Sellerie und Petersilie, vor allem das Aussehen an die Petersilie und der Geschmack ein bisschen an Sellerie. Das stimmt eigentlich, wenn man so überlegt, ein bisschen irgendwie kommt da schon so, muss man sagen, so was Selleriemäßiges durch. Das stimmt, ja. Ja, es hat seinen markanten Geschmack, etwas intensiver. Ja. Das habe ich noch nie so gesehen. Ja, cool, ja, das stimmt. Du hast ja gesagt, das wird gern bei Suppen so verwendet. Und man findet es eigentlich generell in unserer Küche immer wieder mal den Liebstöckel. Ist das eigentlich jetzt eine heimische Pflanze oder kommt er wieder mal von irgendwo von der Welt? Wie du schon gesagt hast, Twiesa, es kommt schon wieder mal irgendwo von der Welt. Man vermutet, dass es aus Persien über Mitteleuropa zu uns gekommen ist. Also per se ist es bei uns keine heimische Pflanze, es hat sich aber in unseren Breiten schon sehr gut kultivieren lassen, sodass ein Anbau bei uns kein Problem mehr darstellt. Das heißt, man kann den bei uns relativ einfach kultivieren. Spricht er halt den Winter aus oder eher nicht? Ja, es ist eine winterharte Pflanze, wird ungefähr bis zu wirklich 2 Meter hoch, hat hohle, harte Stängel und aber ziemlich weiche Blätter. Du kannst vom Liebstöckel alles verwenden, von den Samen über den Blätter bzw. mit den Stängeln und auch den Wurzeln. Das heißt, du hast gesagt bis zu 2 Meter. Nehmen wir an, der ist dann mehrjährig, oder? Oder wächst er in einem Jahr bis zu 2 Meter? Er kann in einem Jahr bis zu 2 Meter wachsen. Das ist, ja, ich würde sagen, das ist ein bisschen gewaltig. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Aber du kannst ihn auch gerne immer wieder zurückschneiden. Dadurch, dass du ihn ja erntest, machst du ihn ja schon gleich kompakter. Ja, das ist klar. Aber er vermehrt sich auch gerne. Ach so? Ja. Wie macht er das? Macht er das wie zum Beispiel Rosenstock, dass er sich über die Wurzeln vermehrt, dass er quasi Kinder ausbildet oder irgendwie anders? Na, ich würde es vergleichen wie mit der Pfefferminze ein bisschen über die Wurzeln. Ah, okay. So kann man schon, wenn man gemein ist, sagen, dass er ein bisschen so in die Unkrautrichtung geht, wie es auch die Zitronenmelisse leider ist. Das kannst du guten Gewissens behaupten, ja. Also wenn er sich wo wohlfühlt, dann verbreitet er sich gerne oder, wie man so schön bei uns sagt, er wuchert. Okay, also das, ich sollte ihn eher abgeschottet von anderen Kräutern ziehen in meinem Garten, oder was würdest du da empfehlen? Nein, so abschotten würde ich nicht. Die Zitronenmelisse ist ein spezieller Kandidat in hinsichtlich der Verbreitung. Das Liebstöckel bleibt eher kompakt beieinander. Du kannst natürlich ihn auch immer wieder durch Wurzelteilung, kannst du ihn natürlich auch so wegreduzieren. Okay, also der ist nicht so extrem flächendeckend. Sieht das so richtig? Genau, das siehst du ganz richtig. Okay. Könnte ihn eigentlich auch so rein theoretisch im Topf, zum Beispiel auf dem Balkon, ziehen? Ich meine, das ist nicht bei jedem Kraut möglich. Ich habe das einmal mit Schnittlauch probiert. Ja, das hat 2 Monate gut funktioniert. Der war überhaupt nicht dick, der Schnittlauch, aber irgendwie ja so grasig. Dann habe ich ihn leider weggemüßt, weil der war dann nur mehr braun. Ist es beim Liebstöckel auch, sagen wir, nicht so leicht möglich, oder kann man den ganz leicht im Topf ziehen? Wie bei so ziemlich jeder Pflanze, ausprobieren. Okay, gut. Also per se ist er eine Gartenpflanze, aber du kannst ihn sicher auch, wenn er sich wohlfühlt, in einem Topf gut halten. Mhm. Nur da ist es immer wichtig, dass er durch die Verdunstung, dass du ihn auch regelmäßig gießt, dass der Wurzelballen nie austrocknet, und im Winter, dass du ihm nicht extremen Minusgraden aussetzt, dass die Wurzel nicht erfriert. Okay, du sagst Minusgrade. Man kann den logischerweise im Garten anbauen, und wie wir ja wissen, in Teilen von Österreich sind die Winter doch ziemlich hart. Sollte man den da irgendwie schützen, dass man den zum Beispiel jetzt, was manche bei Rosen, ist ja kein Kraut, aber machen es bei Rosen recht gerne irgendwie abdecken, oder würde er das schon überleben, weil ich jetzt nicht wirklich was mache? Wenn er sich wohlfühlt, dann überlebt er auch so. Wenn man sich ganz sicher sein möchte, kann man natürlich auch mit ein bisschen mehr Erde oder Laub noch ein bisschen abdecken und so schützen. Aber es geht darum, die Wurzeln zu schützen, und die sind ja doch tiefer in der Erde und da wird selten sehr tief runterfrieren. Ja, das stimmt. Gibt es euch generell beim Liebstöckel, wenn ich den irgendwie kultivieren möchte, bei mir im Garten, im Topf, wo auch immer, irgendwas zu beachten, dass der viel Sonnenlicht braucht oder ja spezielle Düngung, extrem viel gegossen werden etc.? Im Garten ist er eigentlich den Witterungsbedingungen ja ausgeliefert. Wenn es natürlich extrem trocken ist, solltest du ihn gießen. Du wirst eigentlich, siehst du, wie er sich wohlfühlt, wenn er gedeiht. Also es ist so, er will nicht jeden Standort. Ich habe einige Zeit gebraucht, um den, sage ich mal, perfekten Standort zu finden. Er möchte eher nicht pralle Sonne, ein bisschen im Schatten, aber doch hell und Wasser ausreichend. Okay. Meine Großeltern, so kann ich mich erinnern, haben den früher immer, warum auch immer, in der Nähe des Misthaufens, des Komposthaufens bin ich im Garten angesetzt. Kannst du dir vorstellen, hat das irgendwas mit dem Kompost zu tun, dass es irgendwelche Nährstoffe abgibt, die der Liebstöckel braucht, aber das einfach nur so, weil halt jetzt vielleicht der Licht einfach gerade gut war? Ich würde sagen, weil wahrscheinlich das der einzige Standort vielleicht war, der noch frei war, aber am Kompost oder in der Nähe des Komposthaufens gedeiht prinzipiell einmal alles, weil die natürlich die meisten und die besten Nährstoffe daraus zieht. Also wenn eine Pflanze einen hohen Nährstoffbedarf hat, wird er sich am Komposthaufen am wohlsten fühlen. Ja, und im Grunde ist ja nichts Schlechtes, wenn ich was direkt reinsetze, weil es sind eigentlich nur natürliche Abfälle, würde ich mal sagen. Das schon, aber es gibt doch das Phänomen der Überdüngung. Das stimmt, das habe ich leider auch mal miterleben dürfen. Da gibt es ja, glaube ich, den, wie nennen Sie es irgendwie so, Düngerbrand oder so in der Richtung. Genau. Ja, da werden die Blätter, man meint der Pflanze was Gutes, düngt die schön brav, damit sie auch schön brav wächst. Es funktioniert am Anfang auch wunderbar. Nur dann auf einmal hat die braune Blätter bekommen. Ich nehme mal an, das ist eins der Merkmale, oder? Das sowieso, was natürlich auch sein kann, dass sie dann extrem in die Höhe schießen, aber jede Pflanze und kaum bei Kräutern jetzt irgendwie die spezielle Würze oder diese Gewürzkraft ausbilden, sondern einfach wie bei Bäumen auch so Wassertriebe bilden und einfach nur wachsen, wachsen, wachsen und du eigentlich keine Ernte per se davon tragen kannst. Ach so, okay, die steckt dann wirklich die volle Energie ins Wachstum rein und hat nicht in die ätherischen Öle oder wo auch immer der Geschmack herkommt. Genau, und wenn du sie dann zum Beispiel umsetzt, dann wird sie etwas beleidigt darauf reagieren, weil sie natürlich diesen hohen Nährstoffbedarf oder Nährstoffvorrat verlangt. Gut, das ist verständlich. Ist ja bei uns Menschen auch nicht anders, wenn wir viel Essen gewohnt sind und auf einmal hört das auf. Ja, geht es uns ja nicht mehr so gut. Ja, jetzt haben wir ja schon einiges über die, wie man das Ganze züchten kann, was man achten geben sollte, erfahren. Jetzt gehen wir mal in die Verwendung von der Pflanze über. Ich meine, wir wissen ja, Kräuter haben ja, sagt man, immer so ein bisschen Heilwirkung nach. Und viele werden ja, glaube ich, auch in der Medizin direkt verwendet, vor allem die Extrakte davon. Kann man jetzt eigentlich auch den Liebstöckel, sagen wir so, für den Hausgebrauch irgendwie so bei so als Hausmittelchen gegen irgendwelche Sachen verwenden? Ja, der Liebstöckel hat neben dem ätherischen Öl, was du markant riechst, wenn du ihn abschneidest oder mit ihm in Berührung kommst, auch einiges an Vitaminen zu bieten, wie Vitamin B oder C, Mineralstoffe wie Kalzium, Eisen und Kalium. Dadurch ist er vor allem in der Küche ein sehr gutes Einsatzgebiet. Du kannst ihn aber auch vor allem die Wurzel heiß übergießen und hast einen Liebstöckel-Tee, der harntreibend wirken soll. Du kannst ihn auch bei Verdauungsbeschwerden einsetzen, auch die Wurzel kochen oder da gebe ich euch dann ein Rezept später dazu, so in Likör ansetzen. Das klingt ja schon mal sehr gut, nur mal so eine kurze Anmerkung zwischendurch. Und er wird auch eine antibiotische Wirkung nachgesagt. Wenn man jetzt zum Beispiel einen kleinen Hautausschlag oder Hauterkrankung hat, dann wird dem nachgesagt, kannst du ein Vollbad mit Liebstöckel nehmen und das soll auch der Haut gut helfen. Blöde Frage zwischendurch, Vollbad in Liebstöckel? Ich lasse mir mehr oder weniger mein normales Bad ein. Und da gebe ich dann jede Menge Liebstöckelblätter rein oder gibt es da irgendwelche eigene Extrakte zu kaufen? Ich würde, wenn du ihn selber im Garten hast, den mit Stängel abschneiden, so langen Stängel, paar Blätter und ihn einfach während des Einlaufens vom Badewasser sozusagen wie mit heißem Tee überkochen, einfach so mit überkochen. Okay, verstehe. Da laufe ich ja fast Gefahr, dass ich dann anfange, das Badewasser zu trinken, weil ich ja den Liebstöckelgeruch und Geschmack so gern habe. Tja. Also ich habe ein Rezept gefunden, wo du das mit der Wurzel machen sollst. Ich denke aber, es wird sicher auch mit den Blättern gehen, wegen am ätherischen Öl, was vor allem in den Blättern vorhanden ist. Ist schon klar. Du hast vorher gesagt, Tee, das macht man dann wirklich ausschließlich aus der Wurzel oder kommen da auch dann Blätter hinzu? Weil kann man irgendwie nicht, ich habe Wurzel noch nie probiert von dem, dass die jetzt so starken Eigengeschmack hat. Du kannst auch die Blätter als Tee verwenden, nur die Blätter werden einen noch intensiveren Geschmack haben als die Wurzel. Okay. Es kommt auch immer darauf an, wann du die Wurzel erntest. Also im Frühjahr bzw. Herbst ist in der Wurzel natürlich die meiste Energie und der meiste Geschmack drinnen und über den Sommer wird natürlich alles in die Blätter abgegeben. Okay, also das heißt, wenn ich das wirklich mit Wurzeln machen wollte bei dem Magerkraut, also dem Liebstöckel, muss ich das im Frühjahr oder im Herbst halt ernten? Ich würde dir das raten. Aber ich verstehe es richtig dann aber auch, dann opfere ich mehr oder weniger auch gleichzeitig den Stock, wenn ich ihm die Wurzel wegnehme. Oder hat der so viele Wurzel, wie soll man sagen, Ausprägungen, dass ihm das jetzt entscheidet, wenn ich mal ein Stück wegschneide? Der sollte ihm nicht so viel machen, du jüngst ihn dadurch ein bisschen, aber dadurch, dass er sich auch vermehrt, kannst du ja auch immer, sag ich mal, das Vorjahresmodell verwenden oder einen jüngeren Austrieb vom Liebstöckel. Aha, okay, gut, danke. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir jetzt einmal zum Eigentlichen des Podcasts. Gabelbissen steht ja für die Kulinarik auch. Und da wollte ich mal fragen, wie verwende ich ihn jetzt am besten in Gerichten? Sollte ich ihn eher frisch verwenden oder kann ich ihn getrocknet verwenden oder kann ich ihn auch frieren? Also wie kann ich generell, was kann ich alles mit ihm machen, damit er haltbarer wird oder dass ich ihn einfach verwenden kann, so richtig? Kräuter haben die Eigenschaft, dass du sie sowohl als auch verwenden kannst. Du kannst sie sehr wohl frisch verwenden als auch getrocknet. Dadurch verliert er aber einiges an Aroma. Nur beim Liebstöckel ist das Aroma selbst in getrockneter Form noch so intensiv, dass es meines Erachtens nicht wirklich den Unterschied macht. Und du kannst ihn auch frisch einfrieren. Nur beim Einfrieren würde ich ihn immer schon vorher schneiden. Also so portioniert haben wie Petersilie. Also alles ein bisschen klein schneiden, dann kannst du es auch leichter portionieren und dosieren, weil es wird dann natürlich durch das Wasser, durchs Gefrieren etwas matschig und dann kann man schlecht dann mit den Blättern etwas anfangen. Was noch wichtig zu erwähnen ist, dass vor allem Schwangere sehr aufpassen sollten bei Liebstöckelkonsumation. also ich würd sagen, dass diese zu Tees und so für Schwangere nicht geeignet sind. Die Würze in der Küche kannst du sehr wohl machen, aber es gilt wie mit Gift, die Dosis macht die Wirkung und immer sparsam verwenden. Nachwürzen kann man immer noch, aber vor allem Liebstöckel hat einen sehr intensiven Eigengeruch und Eigengeschmack. Also da ist öfter besser, weniger ist mehr. Okay, du hast die Schwangeren extra erwähnt. Das würde mich jetzt echt noch interessieren. Ich nehme mal an, es wird wie bei der Pfefferminze sein, dass es eher so wehenauslösend ist. Nein, es soll laut Literatur eine eher abtreibende Wirkung haben. Also. Okay, also etwas nicht so ganz Schönes. Nein, wenn man das Kind haben möchte, nein. Okay, gut. Ja, du hast gesagt, trocknen. Ich habe persönlich, ehrlich gesagt, noch nie Kräuter getrocknet. Und es würde mich interessieren, was ist ein Tipp für mich und natürlich auch für unsere Hörer, wie man am besten, jetzt wenn ich so beim großen Liebstöckeln und okay, trocknen gefällt mir, wie geht es am besten an? Ich kenne hier zwei Varianten. Und zwar die Möglichkeit eins ist, du schneidest es mit die Blätter mit Stängel und hängst die Stängel an einem luftigen, warmen Ort, nicht unbedingt direkt in der Sonne, weil die Sonne brennt auch einiges an Wirkstoffen heraus. Oder, was ich auch ausprobiert habe, die Blätter von den Stängeln abzuschneiden, auf Küchenrolle auszubreiten und so langsam trocknen zu lassen. Nur da muss man immer schauen, dass man nicht zu viel übereinander legt, weil sonst könnte das anfangen zum Schimmeln während der Trocknung. Ja, und das ist ja alles andere, was man erreichen möchte eigentlich. Genau, wenn du die Blätter zum Beispiel gleich einzeln trocknest, kannst du sie auch leichter rebeln. Also rebeln heißt, die getrockneten Blätter einfach klein mal zwischen den Fingern reiben, das nennen wir in Österreich rebeln. Und ja, dann genau. Hast du gleich kleine Portionen. Okay, schon klar. Und so würde ich dann auch den Liebstöckel gerebelt aufheben. Okay, gut. Ja, super, vielen Dank. Jetzt haben wir ja wirklich sehr viel Neues erfahren. Was um was geht es beim Liebstöckel? Wie kann ich ihn haltbar machen, etc. etc. Dann geht es dir vorschlagen, kommen, wie es im Gabelbissen üblich ist, zum Schluss zu Rezepten. Hast du uns heute wieder auch was mitgebracht, ein kleines Rezept? Sehr wohl, selbstverständlich. Das freut mich sehr. Nein. Wie schon vorher erwähnt, würde ich eben im Zuge für die Verdauung einen Liebstöckel-Likör heute erzählen. Und zwar brauchen wir dazu 700 Milliliter Wodka oder Likör, Weinbrand, also was Alkoholhaltiges, Hochprozentiges. Also alles quasi ab 40%. Ja, Korn ginge auch mit 38%. Okay, ja. Also es soll halt eine große Menge Alkohol vorhanden sein. Alles klar. Dann zwei Stängel Liebstöckel, schön große oder mehrere kleinere. Also ich würde sagen maximal 5 kleine oder 2 große. Dann 100 Gramm Zucker und ein Glas. Wir geben jetzt alle Zutaten, also den Wodka, den Liebstöckel und den Zucker in dieses Glas. Ich würde es nochmal schütteln, dass sich der Zucker schön lösen kann. Dann wird er 4 Tage dunkel gestellt. Nach 4 Tagen nehmen wir den Liebstöckel heraus, weil das Aroma ist dann schon in Alkohol gelöst. Und stellen ihn noch einmal für 4 Wochen an einen dunklen Ort und lassen ihn noch etwas nachreifen. Nach den 4 Wochen kann man ihn abschmecken, wenn er einem so passt, dann kann man ihn lassen, wenn nicht, kann man noch mit ein bisschen Zucker nachwürzen. Und er ist auch sehr haltbar, dadurch, dass der Alkohol ja nicht schimmeln kann, kann man ihn lange verwenden. Und ich würde ihn dann nach dem Essen, wenn man halt etwas zu viel gegessen hat oder zu Schweres gegessen hat, würde ich dann so ein kleines Stammball nach dem Essen empfehlen. Ist nämlich sehr verdauungsfördernd, aber auch appetitanregend. Man kann ihn natürlich auch vor dem Essen als Appetitanreger noch zu sich nehmen. Wobei das mit haltbar möchte ich jetzt mal ganz groß anzweifeln. Wenn das nämlich gut schmeckt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der Liebstöckel des Öfteren den Weg ins Glas findet und dann in weiterer Folge in den Mund jaunt. Haltbar hat ja nichts mit der Überlebensdauer zu tun. Okay, ja, da hast du natürlich auch wieder recht. Aber ich muss sagen, das klingt ja wirklich mal total spannend. Ich meine, ich kenne Kräuterliköre, das ist ja immer so eine Mischung aus diversesten Kräutern wie Jägermeister oder was auch immer. Aber aus Liebstöckel einen eigenen Likör zu machen, das kannte ich bis dato noch nicht. Also finde ich echt super, dass du mir so ein tolles Rezept mitgebracht hast wieder, wie das letzte Mal. Und ich weiß, den werde ich auf alle Fälle ausprobieren, weil das hat mich jetzt extrem neugierig gemacht. Du weißt doch, ich bin immer für Überraschungen gut. Ja, da hast du natürlich recht, das stimmt. Ja, und auch ich habe ein Rezept für euch. Und zwar gehen wir diesmal in die vegetarische Richtung und Strudelrichtung. Und zwar gibt es einen Kraut-Karottenstrudel. Für den Karottenstrudel benötigen wir folgende Zutaten. Circa ein halbes Kilogramm Weißkraut, 4 mittelgroße bis große Karotten, Strudelteig. Solltet ihr keinen Strudelteig im Geschäft bekommen, ich weiß, dass das in Deutschland zum Beispiel eher nicht so leicht zu bekommen ist. Wenn ihr das nicht bekommt, könnt ihr ihn auch selbst ziehen. Eine Anleitung, wie das geht, findet ihr bei mir im Blog. Den Link dazu gebe ich euch in die Shownotes. Es schaut vielleicht einfach aus, ein bisschen Übung erfordert, aber traut euch drüber, Strudelteig ziehen ist nicht, ja, mit Übung nicht so schwer dann. Des Weiteren benötigen wir etwas Salz, Kümmel gemahlen, getrockneten Liebstöckel und ein geschmacksneutrales Öl. Wir wollen nicht haben, dass das Öl da dementsprechend vorschmeckt. Zubereitung des Ganzen ist eigentlich relativ einfach. Wir nehmen zunächst unseren Krautkopf her, vierteln den und im Anschluss wird er mit einem Krauthobel oder wer will auch mit dem Messer in feine Streifen geschnitten. Danach setzen wir mal einen Topf mit Wasser auf und bringen das Ganze zum Kochen. In der Zwischenzeit schälen wir die Karotten, nehmen ebenfalls einen Hobel und machen so kleine Stifte daraus. Da gibt es eine Wellenschliffseite meistens und mit denen kann man das ganz einfach und schnell machen. Alternativ wird auch eine Drehreibe gehen oder wer natürlich will, kann das auch mit dem Messer schneiden. Sobald das Wasser kocht, geben wir etwas Salz hinzu und im Anschluss unser Kraut und die Karotten. Und diese Mischung lassen wir jetzt für so circa 10 Minuten leicht wallend kochen. Danach wird das Ganze abgeseiht. Und das machen wir am besten so, indem wir einfach den Deckel einen kleinen Spalt aufmachen und das Ganze dann abgießen. Und wenn wir das haben, die abgegossene Masse, geben wir den Liebstöckel hinzu. Da kann man gerne relativ viel nehmen oder so viel, wie man halt möchte. Den Kümmel. Den Kümmel hat ja, wie wir wissen, vielleicht wissen, eine Wirkung, dass das Kraut nicht so blähend wirkt. Ich nehme an, da wird mir die Zwerge jetzt recht geben, dass der Kümmel die Wirkung hat. Ja, da gebe ich dir recht. Dann geben wir den Kümmel dazu und schmecken das Ganze noch mit Salz ab. Und jetzt ist es wichtig, dass wir diese Masse auskühlen lassen. Denn wenn wir sie heiß auf den Strudelteig legen, passiert es extrem leicht, dass sie beim Wickeln Risse und Löcher reinbekommen. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Wenn ihr viel Zeit habt, lasst einfach den Topf offen stehen und tut es gelegentlich umrühren. Wenn es schnell gehen muss, gebe ich euch den Tipp, nehmt am besten einen Tischventilator oder auch einen größeren Ventilator und lasst ihn einfach beinhart auf das Gefäß blasen. Da sollte man auch gelegentlich umrühren und dann kühlt es extrem schnell aus und man kann relativ rasch weiterarbeiten. Wenn wir das Ganze jetzt haben, nehmen wir unseren Strudelteig und breiten den mal auf einem Küchentuch auf. Und danach verteilen wir eher mittig unsere Gemüsemasse. Das tun wir schön so in der Mitte verteilen und auflegen. Und dann wird das Ganze zusammengeschlagen. Also zusammengeschlagen klingt jetzt ein bisschen schlimm, sondern es wird übereinander gelegt, damit wir einfach einen schönen Strudel bekommen. Und wer möchte, kann das Ganze jetzt noch mit Milch oder einem verquirlten Ei bestreichen, damit es nach dem Backen eine schöne goldgelbe Farbe bekommt. Muss man aber nicht machen, das tut dem Ganzen geschmacklich nicht viel ab, wenn man es nicht macht. Jetzt wird es an der Zeit, das Backrohr zu erhitzen. Und zwar nehmen wir hier ca. 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und wie wir wissen, bei Heißluft nehmen wir 20 Grad Celsius weniger, damit wir die gleiche Backzeit erreichen wie bei der Ober-Unterhitze mit 180 Grad. Ja, und wenn wir die Temperatur erreicht haben, kommt das Ganze ins Backrohr für so circa 20 Minuten und dann können wir das Ganze auch schon heiß servieren. Gut dazu schmeckt übrigens auch vielleicht noch ein kleiner Kräutertipp oder ich persönlich mag es auch gern ohne irgendeinen Tipp, einfach so mit dem Kraut, Karotten, die einen wunderbar süßlichen Geschmack geben und dem Liebstöckel dazu ergibt das Ganze wirklich einen total guten vegetarischen Strudel. Ich kann ihn euch wirklich nur empfehlen, ich habe das schon ein paar Mal gemacht und der ist auch immer gut angekommen. Ja, jetzt haben wir viel über den Liebstöckel gelernt und auch noch zwei Rezepte zum Schluss, vor allem der Likör, den wir ja am liebsten würde ich ihn jetzt gleich machen, aber ich habe leider keinen frischen Liebstöckel zu Hause, aber das wird nachgeholt. Ich will wieder mal ganz, ganz herzlich bei der Zwerge bedanken, dass sie uns wieder so viel erzählt hat. und würde mich freuen, wenn wir noch ein paar weitere Folgen der Kräuterkunde machen könnten. Selbstverständlich, lieber Tweezer, jederzeit. Das freut mich wirklich zu hören. Also nochmals vielen lieben Dank und ich würde sagen, die Schlussworte, die überlasse ich heute mal dir. Vielen Dank für die Schlussworte und ich wünsche dir und unseren Hörern viel Spaß beim Ausprobieren und Nachkochen und freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir gemeinsam wieder einen Kräuter-Podcast aufnehmen. Ja, bis zum nächsten Mal. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Weitere Details zur aktuellen Folge findet ihr unter tweezer.at. Für Fragen, Anregungen, Lob oder Beschwerden könnt ihr mich gerne über die Website kontaktieren oder über die sozialen Medien. Bei Twitter unter @tweezer.at, bei up.net unter @tweezer und auch über Facebook unter Tweezers Kulinarium.